Sie werden sagen, ja doch, zu uns kam bereits ein Warner, aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt und gesagt, Allah hat nichts offenbart, ihr befindet euch nur in großem Irrtum.